Meine Zuhörer, wir hatten, um den eigentlichen Gehalt des Schubertschen B-Dur-Trios auf die Spur zu kommen, versucht, es der Welt des Liederzyklus Die schöne Müllerin zuzuordnen. Hinzuzufügen wäre, besonders dessen erster Phase, die so sehr der Lichtseite zugewandt scheint. Immer frischer rauschte und immer heller der Bach, heißt es dort, oder und die Sonne, wie helle vom Himmel sie scheint. Indessen wird ein Sänger, der nur recht munter musiziert, hier doch den eigentlichen Ausdruck verfehlen. Denn das Tragische dieses Zyklus kommt nicht von ungefähr, stellt sich nicht von einem bestimmten Lied an, plötzlich ein, sondern es ist von vornherein der dunkle Kontrapunkt, wenn ich dieses Wort einmal wieder in Bezug aufs Espressive verwenden darf. Gerade an Schubert lässt sich ja verdeutlichen, wie aller musikalische Ausdruck doppel, ja vieldeutig ist. Und gerade der höchst prägnante Ausdruck erscheint so vieldeutig. Ästhetisch ist keine Trauer wahr, die nicht auf ihr Gegenteil hinwiese. Keine Seligkeit ohne den Zug der Schwermut, dass sie doch nur Vorschein sein kann. Keine Helligkeit, die nicht aus dem Dunkel stammt und in ihm wieder vergeht. Erreicht eine Darstellung den höchsten Rang, so dringt an all ihren expressiven Gestalten der Charakter des Rätselhaften hervor. Derart rätselhaft, und hier zeigt sich die Affinität Schuberts zu Mozart, klingt es im dritten und vierten Satz des B-Dur-Trios von Schubert. Was es aber eigentlich strukturell bewirkt, dass diese Ambivalenz des Ausdrucks überhaupt erscheinen kann, das ist wohl im Einzelnen, aber nie generell zu sagen. Es scheint, dass in diesem Fall wie so oft das Tempo die größte Rolle für den Ausdruck spielt. Wer das Tempo hat, der hat das Stück, sagte Karl Wendling zu mir einmal während einer Probe. Mozart bereits formulierte, das Tempo ist das Härteste in der Musik, das heißt das Entscheidende. Nicht umsonst sagt die Sprache, dass ein Tempo, ein Ausdruck getroffen werden muss. Und Adorno sprach in diesem konkreten Sinn von Schießscheiben, die zu treffen sind. Tempovorschriften sind ursprünglich, anders als heute, Charakterbezeichnungen gewesen. Allegro, gleich heiter und so weiter. Aber die Komponisten sagen kaum je, worauf denn ein Allegro-Tempo zu beziehen sei. Zum Beispiel im Scherzo des B-Dur-Trios auf die Viertel oder auf die Ganztakte. Hören Sie hier den Beginn des dritten Satzes aus Schuberts B-Dur-Trio, gespielt von Rubinstein, Schering und Fournier. Das Rubinstein-Trio musiziert etwas handfest, fast als sei das Stück ein Menuett des 18. Jahrhunderts. Alle rhythmischen Werte erhalten ein etwas zu großes und vor allen Dingen ein gleiches Gewicht. Auch das Trio Oistrach-Knuschewitzki mit Lev Oborin am Klavier, übrigens eine der sehr ernsthaft durchdachten Interpretationen, scheint noch nicht eigentlich an ganze Takte zu denken. Thank you. Zwar zeigt dieses Trio mehr Leichtigkeit als das Rubinstein-Trio, aber es klingt dennoch recht behaglich. Das Trio Istomin, Stern und Rose, Klavier, Violine und Cello, spielt abermals um einen Grad rascher. Die Musik bewegt sich hier gewissermaßen auf der Grenze zwischen einem Denken in Vierteln und dem in ganzen Takten. Eigentliches Scherzo spielt aber erst das Trio di Trieste. Hier erst wird der Charakter behaglichen Verweilens oder harmlosen Reigentanzes durchbrochen. Hier beginnen die Achtel zu knistern. Diese Gestalt tanzt, flieht zugleich. Diesen Ausdruck nun steigert das Trio Cortot, Thibaut, Casals ins Schattenhafte. Die Anfangsauftakte kommen gänzlich unbetont, die Achtel eilen gelegentlich, die Gestalten berühren gleichsam kaum noch den Boden. Nun könnte man, wie es vielfach üblich ist, alle diese Aufnahmen als gleichwertig ansehen. Der eine spielt eben so, der andere so. Indessen erscheint hier die eigentümliche Ambivalenz des Ausdrucks. Tanz und Flucht, Heiterkeit und Dämonie. Doch nur in den beiden raschen Darstellungen, am meisten wohl in der Cortot-Aufnahme. Jedoch ist sie schwierig im Klang zu beurteilen, wegen der technischen Unvollkommenheit solcher Reproduktionen aus den 20er Jahren. Zusammenfassend gesagt, nur ein schnelles Tempo kann dem Charakter in diesem Satz wirklich genügen, seinen sonst nur harmlos fröhlichen Ausdruck gleichsam unterhöhlen. Beim Trio dieses Scherzos stellen sich die Kontraste der Interpretation wieder anders dar. Oft wird es lediglich als lyrische Melodie mit untergeordneter Begleitung aufgefasst. So vom Trio Oistrakh-Knuschewitzky-Oborin. Musik Dagegen nimmt das Istomin-Trio die originalen Staccato-Punkte in der Begleitung als eine tatsächliche Anweisung. Istomin verwendet hier kein Pedal. Und so bildet der Klavierpart nicht einfach nur eine Begleitung, sondern einen charakteristischen Gegensatz zur Melodie. Auf diese Weise wird die Melodie gewissermaßen durch das rhythmische Klopfen im Klavierpart beunruhigt. Ihr Ausdruck ist nun nicht nur mehr idyllisch. Das Rubinstein-Trio dagegen scheint mir auch in diesem Trio-Teil einen spezifischen Schubert-Ton nicht zu treffen. Das Espressivo etwa der Steigerung wäre auch für Tschaikowski angemessen. Viel eher dagegen trifft das Trio di Trieste in seinem schlanken Musizieren das Wesen dieses musikalischen Augenblicks. Rondo endlich konzentriert sich die Atmosphäre des ganzen Werks zu jenem Ton vollkommener Transparenz, wie er uns im Lied von der Forelle begegnet. Dies Wechselspiel der Lichter im leichten, durchsichtigen Fließen verträgt nicht ein stämmiges, gravitätisches Spiel wie beim Rubinstein-Trio. Wie dieses Stück eigentlich gespielt sein will, davon vermittelt uns das Cortot-Trio eine Ahnung. Nur ist auch hier die Klangdisposition dieser alten Aufnahme derart labil, stellenweise sind später nur noch Klavierbässe und Cello zu hören, sodass eine Vorführung im Ganzen doch problematisch würde. Aber wieder zeichnet diese Darstellung ja nicht bloß ein Idyll, sondern zugleich auch das rastlos Kreisende dieser Bewegung. In vielen Finalsätzen Schuberts ist dies Unaufhörliche, das Perpetuum mobile des Zeitlichen, dem niemand entrinnt, das eigentliche Thema, die geheime Achse unter dem freundlichen, lieblichen musikalischen Außenaspekt. Hier findet sich auch der Schlüssel zur Bedeutung der Schubertschen Form mit ihren endlosen Wiederholungen. Man muss sie in ihrem eigensten Ausdruck des immer wieder, ja der mythischen Wiederkehr begreifen, für die es im Grunde keine Ankunft, sondern endlich nur den Stillstand gibt. Wunderbar ist in diesem Finale, wie eine Unisono-Überleitungsfigur etwas wie Zufälliges zur fixen Idee wird, die weite Teile beherrscht. Die traumhafte Astur-Enklave wird vom Trio Die Trieste dann in etwas reduziertem Tempo dargestellt. Aber es ist eben doch die Frage, ob das ganz Besondere dieser Astur-Stelle nicht vielmehr nur eine Umstellung auf einen ganz entfernten Klang statt eine Temporückung fordert. Das Cortot-Trio verändert hier lediglich den Klang. Thank you. eine Wahl unter den Interpretationen des Schubert-Bedow-Trios zu treffen, erwies sich diesmal als äußerst schwierig. Aus den zahlreichen abgehörten Aufnahmen ragten für mich heraus vor allem die alte Cortot-Schallplatte, dann die Istomin und die Trio di Trieste-Darstellung. Dabei geht die Istomin-Aufnahme ihren eigenen Weg. Wir hörten in der vorigen Sendung den ersten Satz von diesem Ensemble. Das überaus sorgfältige und sehr durchdachte Spiel von Istomin, Stern und Rose zeichnet sich durch besondere Klarheit und ruhige Tempi aus, aber vielleicht ruht dieses Spiel doch zu sehr in seiner eigenartigen Schönheit. Die Trio di Trieste und die Cortot-Aufnahme sind miteinander besonders in den Tempi verwandt, wobei der ganz sehnsüchtige, nicht verweilende Zug in Schuberts Musik am meisten bei Cortot, Thibaut und Casals erscheint. Das Tempo dieses Trios ist überall schneller als in allen der mir zugänglichen jüngeren Darstellungen. Da die Aufnahmetechnik heute aber nicht mehr recht genügen will, blieb für die Gesamtaufführung das Trio di Trieste, ohne dass man hier allen Einzelheiten, besonders gewissen unterstreichenden Ritenuti, zustimmen möchte. Aber das Spiel ist von schönem Temperament getragen, der Klang ausgeglichen und von großer Transparenz. Hören Sie nun Schuberts Bedow-Trio mit den Sätzen Allegro Moderato, Andante und Poco Mosso, Allegro und Rondo Allegro Vivace. Es spielt das Trio di Trieste. Dario De Rosa, Klavier, Renato Zanetovic, Violine, Libero Lana, Cello. Musik.